Deutschlandradio Kultur. Es wird viel spekuliert um das Verhältnis zwischen Angela Merkel und ihrem neuen Kollegen in den USA, Präsident Barack Obama. So richtig warm geworden scheinen sie noch nicht miteinander zu sein, wird immer wieder beobachtet, aber so richtig belegen lässt sich das eigentlich auch nicht. Ein paar Mal trafen Merkel und Obama kurz aufeinander, zuletzt als Barack Obama in Dresden war. Heute nun reist Angela Merkel nach Washington. Es ist ihr offizieller Antrittsbesuch beim neuen US-Präsidenten und es gibt eine Menge zu besprechen. Da sind die Proteste gegen Wahlfälschung im Iran, da ist der Militäreinsatz in Afghanistan, da sind natürlich die Finanzkrise und der weltweit drohende Klimawandel. Am Telefon bin ich verbunden mit Wolfgang Ischinger, heute Politikberater und früher deutscher Botschafter in Washington. Guten Morgen, Herr Ischinger. Ja, guten Morgen. 40 Stunden hält sich die Kanzlerin in Washington auf. Hat sie sich da nicht ein paar Probleme zu viel beladen? Ich sehe das überhaupt nicht. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich lese diese Berichte zum Teil in amerikanischen Zeitungen, die dann in der deutschen Presse wiedergegeben werden, mit zunehmendem Staunen. Ich kann es ehrlich gesagt nicht fassen. Hier haben wir es mit einem neuen amerikanischen Präsidenten zu tun, der im Lauf der letzten 12 Monate, wenn ich richtig gezählt habe, 3-mal in Deutschland war. Und jetzt kommt es bereits zur vierten bilateralen Begegnung. Wenn ich als damaliger Botschafter in den USA dran denke, dass es fast 2 Jahre dauerte, bevor der Amtsvorgänger von Barack Obama überhaupt zum ersten Mal seinen Fuß nach Deutschland setzte und das innerhalb von 2 Jahren mal gerade zu 2,5 Gesprächstermin gekommen war, dann wird doch schon der Unterschied deutlich. Also ich halte diese Berichte über Schwierigkeiten und Probleme für weit übertrieben. Eigentlich halte ich es für Geschwätz. Lassen Sie uns doch mal über die politischen Probleme sprechen, die auf der Agenda stehen. In Sachen Finanzpolitik gehen beide Regierungen unterschiedliche Wege. Die USA setzen auf Geld ausgeben. Das wirkt sich direkt negativ auf den deutschen Export aus. Und die Kanzlerin hat bereits gesagt, dass ihr das gar nicht gefällt. Was kann sie denn in Washington da erreichen? Hier werden solche Gespräche dazu benutzt, um sich die gegenseitigen die jeweiligen Gründe für die Politik des einen wie des anderen zu erläutern und den Versuch zu machen, natürlich aufeinander zuzugehen. Aber nun sind einmal in solchen Fragen, das ist völlig normal, die Interessen eines Landes wie der Bundesrepublik Deutschland, das wesentlich vom Export geprägt ist, anders als die Interessen eines im Wesentlichen von der einheimischen Konsumorientierung der Bevölkerung abhängigen Landes wie der USA, völlig unterschiedlich. Und das muss man auf die Reihe bringen. Und insoweit halte ich das für einen normalen Punkt in einer Reihe, über die wir jetzt gleich weiterreden wollen, in einer Reihe von internationalen Fragen, in der es ganz automatisch zu unterschiedlichen Positionen kommt. Aber, und das ist aus meiner Sicht der ganz entscheidende Punkt bei unserer Traktantenliste, nirgendwo sehe ich, bis zum Beweis des Gegenteils, einen fundamentalen Interessen- oder Positionsunterschied zwischen Deutschland und den USA. Überall geht es um das Feintuning, um die genaue Abstimmung, aber im Grundsätzlichen sind wir uns doch einig. Wir wollen eine stabilere und besser regulierte Weltwährungs- und Weltfinanzordnung. Das ist das gemeinsame Ziel. Jetzt gibt es unterschiedliche Auffassungen zu den geeigneten Mitteln. Wir haben mehr Angst vor Inflation als die USA. Das ist historisch bedingt und darüber wird geredet werden. Beim Stichwort Klimawandel könnten dann die Unterschiede dann aber vielleicht doch größer sein. Barack Obama schiebt drastische CO2-Minderungen offenbar in weite Ferne. Deutschland verfolgt ein Minus von 40% bis 2020 und im Herbst soll es in Kopenhagen ja auch ein neues Abkommen geben. Wie ließen sich die USA denn von Deutschland oder Europa unter Druck setzen? Naja, auch hier denke ich, kann man natürlich so, wie Sie das jetzt machen, das Glas als halb leer bezeichnen. Ich würde sagen, das Glas ist halb voll. Die USA haben doch einen enormen Schritt hin auf uns, auf die Europäer gemacht, indem sie jetzt nach jahrelangen Quälereien über den Atlantik hinweg akzeptieren, dass Klimaziele wichtig sind. Das ist doch der prinzipielle Fortschritt. Ich weiß auch, dass Präsident Obama genauso wie die Bundeskanzlerin zu Hause auch eine Innenpolitik hat. Es wird im amerikanischen Kongress zur Stunde noch gestritten über das Gesetz, dass es überhaupt erstmal erlauben würde, in den USA Klimaziele festzuschreiben. Wenn es dann so ist, dass diese Klimaziele etwas weniger ambitioniert ausfallen als unsere, dann wird sicherlich die Bundeskanzlerin versuchen, dem amerikanischen Präsidenten Argumente zu liefern, um hier sozusagen noch draufzulegen. Aber auch hier gibt es doch die prinzipielle Feststellung beider Seiten, wir wollen einen Erfolg in Kopenhagen. Wie genau, wird man sehen. Okay, lassen Sie uns über Afghanistan reden. Da stehen natürlich eher Wünsche und Vorstellungen der USA im Vordergrund. Die hat ihre Soldaten in Afghanistan drastisch aufgestockt, während der Einsatz der Bundeswehrsoldaten eigentlich immer mehr in Frage gestellt wird. Die USA brauchen die Hilfe Deutschlands. Wie kommt denn Angela Merkel aus diesem Dilemma heraus? Ich sehe das überhaupt nicht, dass der Einsatz der Bundeswehr in Frage gestellt wird. Nach meiner Kenntnis gibt es in Berlin, mal abgesehen von der Linkspartei, eine große Übereinstimmung, dass der Afghanistan-Einsatz im Prinzip richtig ist und nicht in Frage gestellt wird. Man hat sich darauf geeinigt, das Mandat über die Bundestagswahlzeit hinaus zu verlängern, um das Thema aus dem innenpolitischen Streit herauszuhalten. Das zeigt doch eine prinzipielle Geschlossenheit. Und ich denke, gerade die Deutschen, gerade die deutsche Bundeskanzlerin braucht sich jetzt überhaupt keine Vorhaltungen gefallen zu lassen. Wir haben ja nun gerade in den letzten Tagen erneut erleben müssen, dass, um es mal etwas dramatisch auszudrücken, dass gerade auch Deutschland in Afghanistan inzwischen einen Blutzoll zu entrichten hat, der ja doch zu sehr, sehr schmerzlichen Verlusten führt. Und insoweit denke ich, tragen wir als Volk, als Regierung durchaus unseren Teil. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass irgendjemand in der amerikanischen Regierung sich jetzt hinstellt und sagt, das reicht uns alles nicht, was die Deutschen da machen. Halte ich für völlig abwegig. Das wird so auch nicht passieren. Wolfgang Ischinger war das, der ehemalige deutsche Botschafter in Washington.